Abschnitt 5 Aus das Marmorbild von Josef von Eichendorff. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die früheste Morgendämmerung fand ihn schon zu Pferde vor den Toren der Stadt. Das unermüdliche Zureden seines getreuen Dieners hatte ihn endlich zu dem Entschlusse bewogen, diese Gegend gänzlich zu verlassen. Langsam und in sich gekehrt, zog er nun die schöne Straße, die von Lucca in das Land hinausführte, zwischen den dunkelnden Bäumen, in denen die Vögel noch schliefen, dahin. Da gesellten sich nicht gar fern von der Stadt noch drei andere Reiter zu ihm. Nicht ohne heimlichen Schauer erkannte er in dem einen den Sänger Fortunato. Der andere war Fräulein Biancas Oheim, in dessen Landhause er an jenem verhängnisvollen Abende getanzt. Er wurde von einem Knaben begleitet, der stillschweigend und ohne viel aufzublicken neben ihm herritt. Alle drei hatten sich vorgenommen, miteinander das schöne Italien zu durchschweifen und luden Florio freundlich ein, mit ihnen zu reisen. Er aber verneigte sich schweigend, weder einwilligend noch verneinend, und nahm fortwährend an allen ihren Gesprächen nur geringen Anteil. Die Morgenröte erhob sich indes immer höher und kühler über der wunderschönen Landschaft vor ihnen. Da sagte der heitere Pietro zu Fortunato: »Seht nur, wie seltsam das Zwielicht über dem Gesteine der alten Ruine auf dem Berge dort spielt. Wie oft bin ich, schon als Knabe, mit Erstaunen, Neugier und heimlicher Scheu dort herumgeklettert. Ihr seid so vieler Sagen kundig. Könnt ihr uns nicht Auskunft geben von dem Ursprung und Verfall dieses Schlosses, von dem so wunderliche Gerüchte im Lande gehen?« Florio warf einen Blick nach dem Berge. In einer großen Einsamkeit lag da altes, verfallenes Gemäuer umher, schöne, halb in die Erde versunkene Säulen und künstlich gehauene Steine, alles von einer üppig blühenden Wildnis grün verschlungener Ranken, Hecken und hohen Unkrautes überdeckt. Ein Weiher befand sich daneben, über dem sich ein zum Teil zertrümmertes Marmorbild erhob, hell vom Morgen angeglüht. Es war offenbar dieselbe Gegend, dieselbe Stille, wo er den schönen Garten und die Dame gesehen hatte. Er schauerte innerlich zusammen bei dem Anblicke. Fortunato aber sagte: »Ich weiß ein altes Lied darauf, wenn ihr damit fürlieb nehmen wollt.« Und hiermit sang er, ohne sich lange zu besinnen, mit seiner klaren, fröhlichen Stimme in die heitere Morgenluft hinaus. Von kühnen Wunderbildern ein großer Trümmerhauf, in reizendem Verwildern ein blühender Garten drauf, versunknes Reich zu Füßen, vom Himmel fern und nah, aus anderem Reich ein Grüßen, das ist Italia. Wenn Frühlingslüfte wehen, holt überm grünen Plan ein leises Auferstehen, hebt in den Tälern an. Da will sich's unten rühren, im stillen Göttergrab. Der Mensch kann's schauernd spüren, tief in die Brust hinab. Verwirrend in den Bäumen gehen Stimmen hin und her, ein sehnsuchtsvolles Träumen weht übers blaue Meer. Und unterm duftgen Schleier, so oft der Lenz erwacht, webt in geheimer Feier die alte Zaubermacht. Frau Venus hört das Locken der Vögel heitern Chor und richtet froh erschrocken aus Blumen sich empor. Sie sucht die alten Stillen, das luftge Säulenhaus, schaut lächelnd in die Wellen der Frühlingsluft hinaus. Doch öd sind nun die Stillen, Stumm liegt ihr Säulenhaus, Gras wächst da auf den Schwellen, der Wind zieht ein und aus. Wo sind nun die Gespielen? Diana schläft im Wald, Neptunus ruht im kühlen Meerschloss, das einsam hallt. Zuweilen nur Sirenen noch tauchen aus dem Grund und tun in ihren Tönen die tiefe Wehmut kund. Sie selbst muß sinnen stehen, so bleich im Frühlingsschein, die Augen untergehen, der schöne Leib wird Stein. Denn über Land und Wogen erscheint so still und mild, hoch auf dem Regenbogen ein ander Frauenbild. Ein Kindlein in den Armen, die Wunderbare hält, und himmlisches Erbarmen durchdringt die ganze Welt. Da in den lichten Räumen erwacht das Menschenkind und schüttelt böses Träumen von seinem Haupt geschwind. Und wie die Lerche singend aus schwülen Zaubers Kluft erhebt die Seele ringend sich in die Morgenluft. Alle waren still geworden über dem Liede. Jene Ruine, sagte endlich Pietro, wäre also ein ehemaliger Tempel der Venus, wenn ich euch sonst recht verstanden? Allerdings, erwiderte Fortunato, so viel man an der Anordnung des Ganzen und den noch übrig gebliebenen Verzierungen abnehmen kann. Auch sagt man, der Geist der schönen Heidengöttin habe keine Ruhe gefunden. Aus der erschrecklichen Stille des Grabes heißt sie das Andenken an die irdische Lust, jeden Frühling immer wieder in die grüne Einsamkeit ihres verfallenen Hauses heraufsteigen und durch teuflisches Blendwerk die alte Verführung üben an jungen, sorglosen Gemütern, die dann vom Leben abgeschieden und doch auch nicht aufgenommen in den Frieden der Toten zwischen wilder Lust und schrecklicher Reue an Leib und Seele verloren, umherirren und in der entsetzlichsten Täuschung sich selber verzehren. Gar häufig will man auf demselben Platze Anfechtungen von Gespenstern verspürt haben, wo sich bald eine wunderschöne Dame, bald mehrere ansehnliche Kavaliere sehen lassen und die Vorübergehenden in einem dem Auge vorgestellten, erdichteten Garten und Palast führen. Seid ihr jemals droben gewesen? Fragte hier Florio rasch, aus seinen Gedanken erwachend. Erst vorgestern abends, entgegnete Fortunato. Und habt ihr nichts Erschreckliches gesehen? Nichts, sagte der Sänger, als den stillen Weiher und die weißen, rätselhaften Steine im Mondlichte umher und den weiten, unendlichen Sternenhimmel darüber. Ich sang ein altes, frommes Lied, eines von jenen ursprünglichen Liedern, die wie Erinnerungen und Nachklänge aus einer heimatlichen Welt durch das Paradiesgärtlein unserer Kindheit ziehen und ein rechtes Wahrzeichen sind, an dem sich alle poetischen, später in dem älter gewordenen Leben immer wieder erkennen. Glaubt mir, ein redlicher Dichter kann viel wagen, denn die Kunst, die ohne Stolz und Frevel bespricht und bändigt die wilden Erdengeister, die aus der Tiefe nach uns langen. Alle schwiegen, die Sonne ging soeben auf vor ihnen und warf ihre funkelnden Lichter über die Erde. Da schüttelte Florio sich an allen Gliedern, sprengte rasch eine Strecke den anderen voraus und sang mit heller Stimme: Hier bin ich, Herr, gegrüßt das Licht, das durch die stille Schwüle der müden Brust gewaltig bricht mit seiner strengen Kühle. Nun bin ich frei, ich taumle noch und kann mich noch nicht fassen. O Vater, du erkennst mich doch und wirst nicht von mir lassen. Es kommt nach allen heftigen Gemütsbewegungen, die unser ganzes Wesen durchschüttern, eine stillklare Heiterkeit über die Seele, gleich wie die Felder nach einem Gewitter frischer grünen und aufatmen. So fühlte sich auch Florio nun innerlichst erquickt. Er blickte wieder recht mutig um sich und erwartete beruhigt die Gefährten, die langsam im Grünen nachgezogen kamen. Der zierliche Knabe, welcher Pietro begleitete, hatte unterdes auch, wie Blumen von den ersten Morgenstrahlen, das Köpfchen erhoben. Da erkannte Florio mit Erstaunen Fräulein Bianca. Er erschrak, wie sie so bleich aussah, gegen jenen Abend, da er sie zum ersten Male unter den Zelten in reizendem Mutwillen gesehen. Die Arme war mitten in ihren sorglosen Kinderspielen von der Gewalt der ersten Liebe überrascht worden. Und als dann der heißgeliebte Florio den dunklen Mächten folgend so fremd wurde und sich immer weiter von ihr entfernte, bis sie ihn endlich ganz verloren geben musste, da versank sie in eine tiefe Schwermut, deren Geheimnis sie niemand anzuvertrauen wagte. Der kluge Pietro wusste es aber wohl und hatte beschlossen, seine Nichte weit vorzuführen und sie in fremden Gegenden und in einem anderen Himmelsstriche, wo nicht zu heilen, doch zu zerstreuen und zu erhalten, um ungehinderter reisen zu können und zugleich alles Vergangene gleichsam von sich abzustreifen, hatte sie Knabentracht anlegen müssen. Mit Wohlgefallen ruhten Florios Blicke auf der lieblichen Gestalt. Eine seltsame Verblendung hatte bisher seine Augen wie mit einem Zaubernebel umfangen. Nun erstaunte er ordentlich, wie schön sie war. Er sprach vielerlei gerührt und mit tiefer Innigkeit zu ihr. Da ritt sie, ganz überrascht von dem unverhofften Glücke und in freudiger Demut, als verdiene sie solche Gnade nicht, mit niedergeschlagenen Augen, schweigend neben ihm her. Nur manchmal blickte sie unter den langen, schwarzen Augenwimpern nach ihm hinauf. Die ganze klare Seele lag in dem Blicke, als wollte sie bittend sagen, »Täusche mich nicht wieder.« Sie waren unterdes auf einer luftigen Höhe angelangt. Hinter ihnen versank die Stadt Lucca mit ihren dunklen Türmen in dem schimmernden Duft. Da sagte Florio zu Bianca gewendet, »Ich bin wie neu geboren. Es ist mir, als würde noch alles gut werden, seit ich euch wiedergefunden. Ich möchte niemals wieder scheiden, wenn ihr es vergönnt.« Bianca blickte ihn, statt aller Antwort, selber, wie fragend mit ungewisser, noch halb zurückgehaltener Freude an und sah recht, wie ein heiteres Engelsbild auf dem tiefblauen Grunde des Morgenhimmels aus. Der Morgen schien ihnen, in langen, goldenen Strahlen über die Fläche schießend, gerade entgegen. Die Bäume standen hell angeglüht, unzählige Lerchen sangen schwirrend in der klaren Luft. Und so zogen die Glücklichen fröhlich durch die überglänzten Auen in das blühende Mailand hinunter. Ende von Abschnitt 5. Ende von Das Marmorbild von Josef von Eichendorff.